vielen hundert Jahren durch diese Welt mit List und Hochmut. Es hält den Kurs durch die Riffe und Gefahren. Am Steuer steht die Eitelkeit. An seinem Mast weht die Fahne nach dem Winde. Der Horizont versinkt in Fieber. In wilder Hast tanzen Narren in der Runde, wo der Betrug vor Tugend steht. Sie waren endlos, sie waren zeitlos, sie waren traumlos dahin. Sie waren endlos, sie waren zeitlos, sie waren traumlos dahin. Sie halten fest am verstaubten Aberglauben. Und die Maskerade, sie feiern laut mit maskierten blinden Augen das trübe Fest der Unterwelt. Sie fahren endlos, sie fahren zeitlos, sie fahren traumlos dahin. Sie fahren endlos, sie fahren zeitlos, sie fahren traumlos Schauer, das Narrenschiff, das nie versinkt. Sie fahren endlos.